Visuelle Relikte leisten mir Gesellschaft. Und sie sind das, was mir am unmittelbarsten von ihnen bleibt. Haltlose Relikte. Und nunmehr schon Reliquien. Seit jener Nacht ist bereits ein halber Monat vergangen. Ich könnte genauso gut sagen, ein halbes Jahrhundert. Die Zeit spielt eine andere Rolle, wenn sie überhaupt noch eine Funktion hat. Am Anfang stand eine lange Panik. Dann ungläubiges Staunen, das sich aber gleich widerlegte. Und schließlich von neuem Angst. Jetzt die Anpassung. Mehr als das, was passiert ist, kann nicht passieren. Resignation? Ich würde eher sagen Akzeptierung. Mit Intervallen von anmaßender Heiterkeit und wilder Erleichterung. Tatsächlich als einziger Mensch auf der Welt zurückgeblieben sein. Warum ich? Wer hat diese Auswahl getroffen? War es eine kosmische Lotterie oder reiner Zufall? Dissipatio humani generis? Oder die Einsamkeit? Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Guido Morselli. Hallo, ist da jemand? Ich bin im Gebäude der Zeitung. Als junger Mann habe ich hier gearbeitet. Jetzt bin ich zurückgekehrt und durch das ganze Haus gelaufen, um eine Bestätigung zu erhalten. Die Bestätigung fand sich. Ich habe immer noch die absurde Bewegung der Linotypes vor Augen. Deren Skelettarme nicht aufhören. Sich wer weiß wie zu heben und zu senken. Gefangene ihrer mechanischen Treue. Hallo? Ist da jemand? Ist noch jemand im Büro? Es muss um 2 Uhr früh geschehen sein. Das sieht man an dem letzten Fernschreiben, das die Reduktion erreichte. Griechenland kommt nicht zur Ruhe. Ein Korrespondentenbericht, aber keiner da, der ihn redigieren will. Wirtschaft, Kultur, Ausland. Kein Mensch ist erschienen, um die Zeitung für morgen vorzubereiten. Es ist nichts geschehen und alles. Und alles ist zu groß für die Zeitung. Die Redaktionssekretärin hieß Frau Manners. Sie war anscheinend dabei, etwas zu schreiben. Der Füller liegt quer zum Blatt, als sei er aus der Hand gefallen. Aber der Stuhl ist nicht umgestürzt. Er ist nicht einmal vom Schreibtisch weggerückt. Ich habe das Fräulein Manners es bloß angestellt, zu verschwinden. Für mich gibt es hier nichts zu tun. Gegenüber der Zeitung befindet sich der Sitz des lutherischen Bischofs. Heute ist er wie ausgestorben. In einer Nische an der Ecke des Gebäudes sehe ich einen Klingelzug, unter dem in höflichen gotischen Lettern steht, in Notfällen jederzeit läuten. Der Bischof wird wenn er nicht schwerhörig ist, auf Pastoralvisite sein. Aber wo? Und bei wem? Oder ist er mit seinen Gläubigen verschwunden? Vielleicht ist er auch in seiner Limousine geflohen, weil ihm keine theologische Erklärung eingefallen ist. Ich bin auf der Suche nach ein paar tausend Verschwundenen nach Chrysopolis gekommen. Den Bewohnern meines Tals. Und hier finde ich den Mega-Exodus. Die Desertation en masse. Weiter vorne kenne ich die Polizeistation an der Theaterstraße. Ich gehe hinein und streife durch die Räume, von der Wachstube bis zur Telefonzentrale. Kein Mensch. Ich nehme ein Megafon. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte melden Sie sich. Es ist ein großes Unglück passiert. Wir suchen dringend Zeugen. Selbstverständlich werden Ihre Aussagen vertraulich behandelt. Sie können uns auch über den Notruf erreichen. Vor dem Gebäude parkt ein Taxi. Die Türen stehen offen. Weil der Zündschlüssel steckt, lasse ich den Motor an und höre eine Weile dem freundlichen Brummen zu. Ich liebe Chrysopolis nicht. Ich kann es nicht ausstehen. In dieser Stadt habe ich meinen Antityp entdeckt. Die triumphale Durchsetzung all dessen, was ich ablehne. Ein aufgedrehter Kapitalismus und ein unbeherrschbarer Konsumismus. Ich habe Chrysopolis zum Mittelpunkt meiner Verabscheuung der Welt erwählt. Meine Fuga Saeculi war schon damals Flucht aus dieser präzisen Lokalisierung dieses Jahrhunderts. Und doch die Situation, mit der ich mich konfrontiert, sehr unglaubhaft und düster. Wie viele Menschen haben hier gelebt? 400.000? 500? Eine solche Anzahl von Menschen kann doch nicht spurlos verschwinden und verschwunden bleiben. Sind sie geflohen? Die Menschen in Pompeji? Sind sie zu Asche reduziert, wie die Menschen von Hiroshima? Nein. Sie sind auf irgendeine andere Weise gegangen. Geraubt, extrahiert, hinausgetrieben aus ihren Häusern, aus ihren Körpern vielleicht. Nein, aus ihren Körpern scheint es nicht. Von Körpern findet sich unter dem leichten Juniregen keine Spur in Chrysopolis. Es bleibt, was zwar auch körperlich ist, aber nicht organisch. Der Alltagsabfall auf den Straßen, die alten Kinokarten, die leeren Zigarettenschachteln. Es bleiben die Neonreklamen, die Wasserstrahlen der Brunnen, die Autos aufgereiht. Die Entwichenen oder die Kräfte, die sie zum Entweichen zwangen, haben nichts mitgenommen. Keine Zeichen von Gewaltanwendung. Auf dem Tischchen vor dem Café Odeon stehen noch die Espressotassen und die Wassergläser. Daneben liegt noch das Trinkgeld. Hier haben vor 1000 Jahren Lenin und Trotzki ihren Kaffee getrunken und die Weltrevolution besprochen. Jetzt balgen sich mit entsetzlichen Geräuschen die Katzen zwischen den leeren Stühlen. Ein Huhn. Ein einziges Huhn. Nichts ist komischer als ein alleinstehendes Huhn zu Füßen der Finanzmonumente Mitteleuropas. Wenn die Pferde der Apokalypse über das Pflaster getraft wären, es hätte mich nicht so getroffen. Langsam werde ich von Panikattacken ertränkt. Jetzt bin ich es, der flieht. Obwohl keine anderen Autos mehr fahren, bremse ich bei roten Ampeln ab. Ich werde kein Gesicht sehen. Ich werde keine Stimme hören. Ich werde kein Gesicht sehen. Ich werde keine Stimme hören. Und jetzt der Rückweg auf 40 Kilometern Ebene. Nicht mehr als ein Dutzend Autos, alle von der Straße abgekommen. Ich halte an der Stelle, wo ich auf dem Herweg einen Reisebus gesehen habe, der gegen eine Betonabstützung geprallt ist. Der Wagen ist völlig demoliert. Fenster und Sitze in Trümmern. Aber es gibt kein Anzeichen dafür, dass seine Insassen Schaden erlitten hätten. Es gab da drin überhaupt keine Insassen mehr. Nicht einmal den Fahrer, als der Wagen zerschellte. Vorher waren es die Autounfälle, die das Leben nahmen. In jenem Augenblick war es die Wegnahme des Lebens gewesen, sein Verschwinden, seine Auflösung, die den Unfall hervorgerufen hatte. Das Opfer ist ein Autobus. Und nur er, auf derselben Wiese, steht aufrecht und fest eine elektrische Lokomotive aus dem Gleise gesprungen, das parallel zur Straße verläuft. Dann endete die Ebene. Die Berge schließen sich um mich. Kurve auf Kurve fahre ich hoch in mein Dorf. Widmat. Jetzt beginnt das Reich der Eichen, der Buchen und der Kastanien und des Nebels, der hier in den Kronen hängt. Für einen Augenblick erfüllt mich, wie bei jeder Heimkehr, eine Freude, die aus den Lungen und aus dem Blut kommt. Aber mein Tal, in das ich hinauffahre, ist verlassen. In den Häusern brennt kein Licht. Ich kann das Licht am Auto ausmachen. Ich werde niemanden begegnen. Niemand wird mir ausweichen müssen. Ich werde kein Gesicht sehen. Ich werde keine Stimme hören. Das erscheint mir ungerecht und gemein. In der Stadt war ich Zuschauer. Hier muss ich leben. Hier darf ich leben. Wohin sind Sie gegangen? Warum sind Sie gegangen? Wohin seid ihr gegangen? Warum seid ihr gegangen? In der Vergangenheit habe ich das Loblied dieser Bergbewohner gesungen, die nicht emigriert sind wie die aus den Nachbartälern und eine beharrliche Liebe zu ihrem Stück Heimat bewiesen. Jetzt erscheint mir dieses Loblied höchst unverdient. Auch sie sind desertiert. Auch sie sind scheinbar genau wie die Einwohner von Chrysopolis. Einem Massenwahn erlegen, gegen den sie jedoch hätten immun sein können. Oder einem Befehl, dem sie sich hätten widersetzen müssen. Sie sind zu Komplizen geworden. Es gab keine Macht, keine Obrigkeit, die sie hätte zwingen können. Ich erlaube mir eine kümmerliche Hoffnung, dass meine Hüter, wie ich sie nenne, meine Vermieter Frieda und Hans auf mich warten. Gott sei Dank seid ihr dem kollektiven Wahn nicht gefolgt. Ihr kennt die Wahrheit. Ihr wisst, wo euer Platz auf Erden ist. Ich stelle das Auto mitten auf der Straße ab. Das Schweigen des Motors lässt mich noch mehr allein. Mich, der ich dieses Geräusch nie ausstehen konnte. Haus ist so leer wie ganz Widmat. Ich muss die Ziegen aus dem Stall lassen, sonst verhungern sie. Die armen klugen Tiere. Aber Frieda kommt sicher gleich zurück. Und Hans ist gewiss noch auf der Weide. Ich mache mich auf den Weg nach Hause, zu meiner Hütte. 50 Minuten Anstieg in einer Stille, die mich bis vor ein paar Tagen noch beglückt hat. Auf einem Pfad zwischen Lärchen und Tannen. Ich bin müde. Ich spitze die Ohren. Ich bin müde. Spähe um mich, ich habe Angst. Ich spitze die Ohren. Spähe um mich. Ich habe Angst. Ich bin müde. Die Ohren, ich spähe um mich. Ich habe Angst. Ich bin müde. Ich spitze die Ohren. Ich spähe um mich. Ich habe Angst. Den Abend, die Nacht und den nächsten Tag nach meiner Rückkehr verharrte ich in absoluter Untätigkeit. Keinerlei Fluchtversuch. Ich war wie gelähmt, eingeschlossen in meine vier Räume. Türen und Fenster verrammelt, habe ich darauf gewartet, dass es mich erreicht. Es. Ja, ich wartete darauf, dass es mich erledigt, weil ich es für ausgeschlossen hielt, dass ausgerechnet ich ausgespart werden würde. Nein, mir war sofort vollkommen klar, auch ich war verurteilt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie auch mich finden würden. Von Zeit zu Zeit horchte ich mit angehaltenem Atem. Ohne Symptome von Halluzination, völlig kühl. Ob sich nicht das Rascheln von riesigen Tieren vernehmen ließe, die das Haus umlauerten. Eine klare und bewusste, keine den Verstand ausschaltende Angst hielt mich besetzt. Ich durfte das Schweigen nicht brechen. Auf dem Vorplatz taumelte lautstark der Regen, aber ich durfte kein Geräusch machen. Wurde ich vergessen? Ausgerechnet ich? Ich lebe noch! Ich lebe noch! Hört ihr? Hört ihr? Ich bin noch am Leben! Ich bin noch am Leben! Ich bin noch am Leben! Ich schreibe. Ich. Und eine extravagante Hypothese. Es ist ein seltsames Gefühl, dass wahrscheinlich keiner diese Notizen lesen wird. Auch wenn ich sie aufgeschlagen auf den Tisch lege. Doch einer muss kommen. Bitte, bitte. Es muss einen geben. Einen Freitag, der, wenn nicht mich, dann wenigstens das Notizbuch mit meinen Aufzeichnungen finden wird. Participatio humani generis. Oder die Einsamkeit. Verschwinde! Du hast hier nichts verloren! Hau ab! Ich will allein sein. So komisch das klingt. Ich will ganz allein eine besondere Koinzidenz bedenken, die mir zu schaffen macht. Eine nicht zufällige Koinzidenz, wage ich zu denken. Das Unerklärlicher ist durch mein eigenes Tun eingeleitet worden. Ich hatte beschlossen, mich in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni umzubringen. Warum? Und warum gerade an diesem Tag? Die letzte Frage ist leicht beantwortet. Ich bin am 2. Juni mittags geboren. Und ich wollte vermeiden, 40 Jahre alt zu werden. Der 40. Geburtstag ist die Stufe, die von der Reife zum Alter hinabführt. Ich wollte mich als 39-Jähriger davon machen und sei es auch nur für das Einwohnermeldeamt. Aber ich bin noch am Leben. Ich bin noch am Leben. Ich lebe noch. Ich lebe noch! Hört ihr? Hört ihr? Ich bin noch am Leben! Ich bin noch am Leben. Aber warum wollte ich mich umbringen? Ganz einfach, weil das Negative, das Positive überwog in meiner Bilanz um 70%. Ein banales, gewöhnliches Motiv? Da bin ich mir nicht sicher. Wenn einer vom Balkon springt oder sich vor den Zug wirft, dann ist es ein psychisch-motorischer Mechanismus, der allein jedoch nicht genügt. Es begann mit einer Krankheit, einer körperlichen, nicht einer geistigen, einer echten, nicht einer eingebildeten. Eine jener Krankheiten jedoch, die einen am Leben lassen und die, wenn sie mit ein bisschen Menschlichkeit behandelt werden, auch ausheilen. Die Krankheit ist zu Beginn nicht ernst, aber offensichtlich kann sie es werden, also muss man sie aus ärztlicher Perspektive immer im Auge behalten. Natürlich weiß ich, dass immer mehrere Faktoren zusammenkommen müssen. Aber es gibt einen Auslöser. Habe ich schon berichtet, dass ein Firmenkonglomerat in Chrysopolis eine kontinentale Verkehrsader Le Havre, Athen plante? Ein paar hundert Schritte. Hier, von meinem Zufluchtsort, registrierte ich im vergangenen Herbst das Auftauchen von Pfählen, Pflöcken, Höhenmessern. In ihrem alpinen Abschnitt würde die Ader das Gebiet von Widmer tangieren. Ein riesiger Tunnel. Diverse Kunstwerke, darunter ein kühnes Viadukt über unserem Gebirgsfluss, Zemi. Könnte es sein? Weggehen also, ohne eine Spur zu hinterlassen. Hans, mein Nachbar und Vermieter, hatte mir eine Höhle gezeigt. Oben in den Ausläufern des Caressa-Massivs, in der ich mein Leben beenden wollte. Der Zugang zur Höhle liegt auf 1600 Metern und der Weg führt fast senkrecht hinauf. Ich erkannte sofort die Öffnung des unterirdischen Gangs, den ich noch nie gesehen hatte. Nachdem ich die Taschenlampe an- und gleich wieder ausgeknipst hatte, ich brauche sie nicht, ich bin nachtsichtig, kam ich bequem voran. Es gab weder Stalaktiten noch Fledermäuse. Der Boden war eben und kaum rutschig. 50 Minuten nach Mitternacht befand ich mich am Rand einer großen, ovalen Öffnung, auf deren Grundwasser stand. Es war genauso, wie Hans es beschrieben hatte. Der See der Einsamkeit, der keine Verbindung nach draußen hat. Um 1.15 Uhr ein kleiner Rutscher auf dem Hinterteil und ich wäre 3 oder 4 Minuten später ertrunken. Doch um 1.30 Uhr auf meiner Armbanduhr saß ich immer noch da. Ich war ganz klar und ruhig. Und ich fühlte mich gut. Auf seltsame, unverrückbare Weise gut. Ich habe nicht gehandelt. Ich bin gehandelt worden. Vom organischen Sinn. Was so viel heißt wie 85 Kilogramm lebende Substanz gehorcht nicht. Wenn Sterben bedeutet, die Materie zu wechseln, dann waren sie nicht bereit, die Materie zu wechseln. Etwas in mir wollte am Leben bleiben. Um 1.45 Uhr befand ich mich bereits auf dem Rückweg durch den unterirdischen Gang. Als ich hinaus wollte, stieß ich voller Wucht gegen einen Felsvorsprung. Ein schrecklicher Stoß, der mir fast die Sinne nahm. Im selben Moment hörte ich einen krachenden Donner, das erste Gewitter in dieser Jahreszeit. Vielleicht wegen der Betäubung durch den Stoß gegen den Kopf habe ich mich im Weg geirrt. Nach einer Stunde Abstieg befand ich mich vor einem Kiosk, wo im Sommer Getränke an die Touristen verkauft werden. Natürlich geschlossen. Aber davor steht ein Telefonhäuschen. Mir kam die Idee, mich seiner zu bedienen. Ich habe die 333 gewählt. Ein Freund in der Nacht. Nichts anderes als die läppische Neugier, eine verschlafene Stimme zu hören. Was handelt es sich? Nun, mein Freund, sprechen Sie. Und gleich wieder auflegen. Die 333 hat nicht geantwortet. Ein Defekt in der Leitung. Ich habe die 11 gewählt, die Zeitansage. Sie war prompt zu hören. Es ist 2 Uhr und 0 Minuten. Es ist 2 Uhr und 0 Minuten. Es ist 2 Uhr und 0 und 0 und 0. Ich ging nach Hause und legte mich steif vor Kälte ins Bett. Keine Vorhaltungen, keine Selbstvorwürfe, nur Überdruss. Dabei hatte ich die Schlusslösung. Sauber und so einfach. In Reichweite, ich presste meinen Mund auf ihren. Ich kitzelte sie mit dem Finger ein erstes Mal und ein zweites Mal. Immer den Mund auf ihrem. Kein drittes Mal, denn plötzlich umfing mich die Finsternis und die Stille. Und ich vermute, in diesem Moment fing es an. Wach. Ich mache mir Frühstück und verschlinge es mit Heißhunger. Brot und Butter, Marmelade, Honig, Milch und Kaffee. Ich esse mit dem Hunger des Wiedererstandenen. Als ich später am Fenster stehe und auf mein Tal hinausblicke, sehe ich auf der anderen Seite des Flusses, der über Nacht stark angeschwollen war, ein Auto, das ganz offensichtlich von der Straße abgekommen ist. Es steht auf den Hinterrädern mit dem Kühler nach oben. Wahrscheinlich ein Unfall. Ich gehe mit Schirm und Stock mit Eisenspitze hinaus, damit ich im Notfall die Autoscheibe einschlagen kann. Hallo? Stecken Sie fest. Ich werde Ihnen helfen. Stecken Sie fest! Ich werde Ihnen helfen! Wahrscheinlich handelte ich aus Opposition zu den Scheinheiligen von der 333. Ich müsste von Steinbrocken zu Steinbrocken springen. Und wenn ich Verletzte finde, wie soll ich denen allein schon helfen? Ich gehe zur Polizeistation am Eingang des Dorfes, um den Vorfall zu melden. Und damit hätte ich meine Pflicht getan. Vielleicht hatte ich den Impuls, auf gute Weise Neu anzufangen zu leben, scheint es. Aber ich treffe niemanden an. Seltsam. Ich war müde. Ich klopfte an keine weiteren Türen mehr. Ob ich wollte oder nicht, ich muss nach Hause. Nach dieser Parenthese für andere den Diskurs mit mir wieder aufnehmen. Immerhin habe ich meinen Selbstmord abgebrochen. Ich musste mich also neu orientieren, eine Selbstbegründung finden. Ist das bitter? Ist das zermürbend? Vor allem lästig. Abgesehen vom Ansturm der ungelösten Probleme gibt es aber auch die Belagerung durch die kleinen lieben Dinge, die dich wieder einfangen, und jedes hat seinen bescheidenen, zähen Klammerreiz. Da ist das von dir aufgenommene, von dir gerahmte Foto des Aprilschnees auf dem Dach. Die Schreibmaschine mit dem eingelegten Bogen Papier, noch unbeschrieben. Die Kabitjagdlampe, die ich nicht brauchte, deren Form und Farbe mir aber gefiel. Der Teppich. Und die lange Spielplatte mit der Klaviersonate von Albioni. Jedes dieser Dinge wartete auf mich. Wenn du noch hier bist, dann auch wegen uns. Vielleicht wissen Sie, dass das nicht stimmt, aber Sie müssen so tun, als würden Sie sich freuen. Die Wahrheit ist, dass derjenige, der seinen Selbstmord verfehlt, es in der Illusion tut, dass es einen dritten Weg gäbe. Doch tertium non datur, einen dritten Weg gibt es nicht. Es geht einfach so weiter. Alles hat seinen Rhythmus beibehalten und du bist derjenige, der den Schritt beschleunigen muss, um das Intervall zu annullieren. 7 Tage die Post nicht geöffnet, kategorisches Emblem der Routine. Einladungen zu Versammlungen, zu Ausstellungen und Vorträgen. Brauchen wir ein neues Wertesystem? Ist die Kunst am Ende? Die Aufforderung, die 2-monatliche Steuervorauszahlungsrate nicht zu verpassen? Die Geburtstagskarte von der Versicherung mit der Aufforderung, für die Zukunft vorzusorgen? Überhaupt die Geburtstagspost, die man eigentlich nie wieder beantworten wollte? Mein Freund, Professor Mylius, der Ahnungslose, schreibt: Ihnen eröffnet sich an diesem Tag die 2. Jugend. Sie glücklicher. Nicht ohne Neid versichere ich Sie aufs Neue meiner wärmsten freundschaftlichen Gefühle. Und Henriette schreibt: Sonntag, 2. Juni, ist dein Tag. Also komme ich. Spät, erst gegen Abend, aber wenn du willst, bleibe ich bis Montag bei dir. Sie ist nicht erschienen. Verständlich. Eine Erkältung. Der Nebel. Die Fahrt von Chrysopolis bis hier herauf. Henriette, meine Verflossene. Und nachdem ich pflichtschuldig ein Bad genommen habe, nehme ich mir das Heft vor, das Frieda in der Küche liegen gelassen hat. Wochengeld, Wäsche, ein neuer Putzlappen, Milch, ein Dutzend Eier, drei Laibe Brot, Rücksprung in den Alltag. Erwünscht oder unerwünscht oder die haben fehlmenschliche Präsenz. Nichts ersetzt sie in dieser Wirkung. Und die Stille, die mit der menschlichen Absenz einhergeht, ist, das merkte ich, eine Stille, die nicht verrinnt. Sie häuft sich an. Und die Stille, die mit der menschlichen Absenz einhergeht, ist, das merkte ich, ein Stille, nicht verrinnt. Sie häuft sich an. Ich komme jetzt schon manchmal mit den Zeiten durcheinander. War das gestern oder vorgestern oder letzte Woche? Seltsam, wie sehr unsere Zeitvorstellungen an Begegnungen mit Menschen gebunden sind. Aber es gibt keine Menschen mehr. Ich bin jetzt die Menschheit. Ich bin die Gesellschaft. Es gibt im Moment nichts anderes mehr als das Ich und das Ich. Es ist meines mehr als das Meine. Es bin ich. Es bin ich. Ich versuchte, die Situation zu begreifen, insbesondere meine eigene, ohne Panik, ohne fantastische Mutmaßungen. Das hier ist nicht die Antarktis, es ist eine Talsohle, auf der 4000 Individuen zusammenhausen. Selbst wenn sie Versteck spielten, selbst wenn sie es darauf anlegten, unsichtbar zu bleiben, irgendjemand würde sich zum Schluss doch blicken lassen. Diese Menschen sind fortgegangen, sie sind nicht einfach verschwunden. Weiter unten im Tal wird sie jemand gesehen haben, wird irgendetwas wissen, mir etwas erklären können und mit ihnen gesprochen haben. Ich muss ins Tal fahren, ganz einfach. Ohne weitere Aufenthalte fahre ich nach Chrysopolis. Es ist 12 Uhr mittags. Wenn auch nicht meine Leute, so würde ich doch irgendwelche Leute dort finden müssen. Schließlich komme ich in eine große Stadt. Mit seinen 400.000 Kaufleuten ist Chrysopolis so konkret wie das Konkrete schlechthin. Für alles verfügbar, außer für Wunder. Das Geheimnis meines so unvermittelt entvölkerten Tals würde sich hier rasch aufklären. Auskunft geben. Chrysopolis war so leer wie mein Dorf. Alles, von den Vororten bis zum Zentrum geschlossen, schweigend, leer. Alles an seinem Platz und in Ordnung, aber unbeweglich und außerhalb der Zeit. Denn es ist der Mensch, der die Zeit der Dinge macht. Und Mensch war keiner zu sehen. Nicht ein einziger. Die intakte, eben erst verlassene Stadt gehört bereits der Archäologie. Tot wie die Säulen und die Atrien von Baalbek. Keine entschlüsselbaren Botschaften. Was dann kam, habe ich beschrieben. Die hastige Autopsie an der noch warmen Leiche der Stadt. Die Rückkehr nach Widmat. Die Tage der langen Angst, des Fieber, das die Nerven zerrüttete und eine schmachvolle Fantasie anstachelte. Tage und Nächte, die sich so registrieren lassen. Exkursionen ins Subhumane, totale Erbärmlichkeit, ohne Scham. Was mich vorübergehend davon heilte, war ironischerweise ein Vorfall, den man eher für einen schlechten Witz halten könnte. Hinter meinem Haus gibt es einen Schuppen, in dem ich neben allen möglichen Krempel mein Holz aufbewahre. Als ich mir ein paar Scheit holen will, finde ich eine von Hansens Kühen, Animal Bibliophagum, die gerade dabei ist, ein Belegexemplar meines Buches, Psychologie des Bewusstseins, zu fressen. Eines von 20, die mir der Verleger zu Werbezwecken geschickt hatte. Das Buch schmeckt der Kuh. Sie mampft die Buchseiten mit Behagen. Eine grünliche Brühe tropft ihr aus dem haarigen Maul auf den mit Buchseiten übersäten Boden. Dieses Lachen hat zwar alle Anzeichen von Hysterie, aber es befreit mich. Das Schreckensknäuel löst sich in einer Art dankbarer Zärtlichkeit. Ich streichle das liebe Tier, das sich buchstäblich von meinem Denken nähert. Morgen würde ich es vielleicht wieder zurückbekommen, falls es mir gelänge, die Kuh zu melken und endlich mit Gewinn. Wohlbekommt's. Wenigstens ein Lebewesen, das meine Gedanken zu schätzen weiß. Am nächsten Tag stieg ich mit einer realistischen, um nicht zu sagen naheliegenden Idee hinunter nach Wittmaat, in der Welt herum zu telefonieren. Eine Welt musste es ja geben. Die musste noch vorhanden sein, jenseits meines Tals, jenseits der Goldstadt Wittmaat, die übertriebene Perfektion der fremden Verkehrsprospekte, nicht das geringste Anzeichen von Verfall, eine Dependance des Kursaals beherbergt derzeit eine Kunstausstellung. Ich war auf der Vernissage gewesen und hatte vorgefunden, was ich mir erwartet hatte. Badewannenhähne, aus denen, wenn man sie aufdreht, Musik von Krzysztof Penderecki ertönt. Den Opfern von Hiroshima für 52 Streicher. Ein Automobil mit offenen Türen, die linken Reifen ohne Luft. Zwei Mädchen, lebendige versteht sich, die auf einer durchsichtigen Platte ihren Aperitif tranken. Die Mädchen, die nicht mehr da sind, trugen keine Unterwäsche. Eine Installation mit dem Titel Raum. Ein gläserner Tisch mit einem Telefon darauf, verbunden mit ganz Europa und den Telefonbüchern von ganz Europa. Der Kunstbesucher konnte zu einem verbilligten Tarif gut 10 Sekunden lang sprechen, mit wem er wollte. Das war das Richtige für mich. Um mich zu vergewissern, dass der Apparat funktionierte, rief ich wiederum die Zeitansage an. Ich erhielt die gewünschte Auskunft und fing sofort an, Nummern zu wählen, die ich in meinem Notizbuch fand. Frankfurt, Brighton, Bologna, London, Menschen, mit denen ich in den letzten Monaten aus irgendwelchen Gründen in Verbindung gestanden hatte. Le docteur va rentrer ce soir à 6h. Veuillez bien me donner votre numéro ou adresse. Dr. Youssef, Zahnarzt in Paris, meldet sich eine Frauenstimme. Si au contraire, vous préférez. Bitte sagen Sie mir, ist in Paris alles normal? In dem Moment waren die 10 Sekunden um. Ich rief sofort erneut an, aber die unerbittliche Stimme fragte mich ohne Anteilnahme. Bitte hinterlassen Sie Ihre Rufnummer oder Ihre Adresse. Möchten Sie jedoch lieber... Wenn hier bei uns aus irgendeinem Grund der absolute Stillstand ausgebrochen ist, in Nairobi oder Athen, ist die Welt noch in Bewegung. Wenn Bombe E, Entvölkerung, Jählings und Radikal, oder Bombe A, Ausdünnung in Chrysopolis und Umgebung explodiert ist, kann sie ihre Wirkung nicht auf Maschinen ausgedehnt haben, die in 10.000 Metern Höhe über das Mittelmeer fliegen oder auf den Sudan. Mit dem Auto fahre ich auf der leeren Autobahn nach Teklon, dem Flughafen von Chrysopolis, einem der Schnittpunkte Europas. Der Anzeigetafel entnehme ich, dass in den nächsten 2 Stunden 4 Maschinen nach Paris fliegen. Eine kommt aus Zagreb, eine zweite aus Nairobi, via Kairo, Rom, eine dritte aus Athen. Die vierte ist eine kleine Fluggesellschaft, die ich nicht kenne. In der Zeit, die mir verbleibt, entnehme ich einer Drogerie ein sehr teures Parfum, im Geschäft daneben einen Regenschirm und einen schönen Schal. Und in einer Boutique daneben entscheide ich mich für ein sündteures Jackett, um in Paris ordentlich auftreten zu können. Fast gegen meinen Willen nehme ich noch einen dünnen Regenmantel mit und in der Kofferboutique eine Ledertasche, um meine neuen Sachen unterzubringen. Ich bezahle später. Mein Flugzeug wartet nicht. Aber es kommt kein Flugzeug an. Es, Da fliegt auch keines weg. Es gibt keinen Menschen, der mir ein Ticket ausstellt und keinen, der es sehen will. Ich habe Zeit, ich kann warten. Irgendwann werden die Flugzeuge ja den Weg nach Chrysopolis gefunden haben. Ich setze mich in einen der Sessel und esse, was in den Restaurants ausliegt. Es ist ein seltsames Gefühl, in der Abflughalle in Teklon ganz allein eine Dose Kaviar zu löffeln. In den Knochen spüre ich das Frösteln des unterdrückten Schlafs, in den Nerven Anspannung und Überdruss. Aber ich halte durch. Ich denke mir serienweise Flugzeugentführungen aus. Gleichzeitige Streiks der Piloten, der Zöllner, des Cafeteria-Personals, der Zeitungsverkäufer. Ich tue so, als würde ich nicht merken, dass sich in den vergangenen Stunden kein Mitwartender eingefunden hat, dass die Räume, in denen ich herumgehe, genauso verlassen sind wie die Tischchen der Cafés, auf denen der Staub liegt. Ich leiere mir vor, aus Nairobi, via Kairo, aus Kairo, aus Zagreb, aus Caracas, aus Athen, nach Paris, nach Teheran, Montreal, nach Moskau, aus Nairobi, via Kairo, aus Kairo. Aus Zagreb, aus Caracas, aus Athen, nach Paris, nach Teheran, Montreal, nach Moskau. Aber ich komme nicht vom Boden weg. Ich warte ein bisschen Trub. Ich war vor beim Trub. Ich hatte Angst vor den Menschen, den Verraten und den Mücken. Wegen des Unheils und der Ärgernisse, die er unermüdlich produziert. Weshalb ich die Einsamkeit suchte. Und jetzt, da sie auf sich warten oder sich zumindest suchen lassen, beginne ich vielleicht ihre Bedeutung zu ermessen. Ich setze mich ins nächstbeste Auto und fahre bis zur deutschen Grenze, die vom Flughafen nur eine Stunde entfernt ist. Der positive Effekt des Exodus, der Bombe X, der Säuberungsaktion. Die Grenzen sind abgeschafft. Der Traum von der internationalen Einheit wird wahr. Ich muss mir nur die Mühe machen, aus dem Wagen zu steigen und die Schlagbäume hochzuheben. Ich kenne die Gegend, aber Nebel und Müdigkeit verschwören sich gegen mich. Ich verfahre mich. Plötzlich ist die Fahrbahn durch zwei aufeinandergerollte Lastwagen versperrt. Ein Haufen zerbeultes Blech. Die Verkehrsunfälle sind unblutig. Meine Scheinwerfer setzen Prozessionen von Mäusen in Bewegung, aber nicht in Verlegenheit. Ich wende und habe keine Ahnung, wo ich landen werde. Nach einer langen Irrfahrt stehe ich vor einer Holzbrücke, überdeckt von einem Holzdach mit zwei Schrägen. Das muss Tuti sein. Das muss Tuti sein. Die Stadt von Tuti. Hier muss immer noch meine Freundin von ehedem wohnen, mit Namen Tuti, Lehrerin oder jetzt vielleicht Schuldirektorin, aber bestimmt noch allein, wie damals. Als sie mir das letzte Mal schrieb, hieß die Adresse Klosterstraße. Es wird schon dunkel, aber ich finde alles wie im Schlaf. Ich fahre am Gymnasium vorbei, in dem ich zwischen 13 und 16 gefangen war. Ich erkenne die Gasse, in der mein Vater, ein Immigrant, ein Elektrogeschäft hatte, über dem im Zwischengeschoss die Familie untergebracht war. Beim Kino grüße ich die untergegangenen Helden Marcello Mastroianni und Marlon Brando. Fahre dann aus der Stadt heraus, durch die Wiesen, und stehe schon vor der dunklen Masse des alten Klosters. Klosterstraße 2. Nichts hat sich verändert. Die geduckten Häuser haben auf der Rückseite zum Fluss hin kleine Gärten, sodass ich nur über den Gartenzaun klettern muss und schon im Haus bin. Denn die Tür zum Garten war nie verschlossen. Eine Lehrerin, 47 Jahre alt, wenn ich richtig gerechnet habe, und unverheiratet, muss um 5 Uhr nachmittags an einem gewöhnlichen Dienstag zu Hause sein. Und sie ist da. Denn ich sehe, dass an der Haustür die Kette vorgelegt ist. Ich bin's, Tuti. Mich hast du wohl nicht erwartet. Mich hast du wohl nicht erwartet. Ich hole mir aus dem Kühlschrank ein Stück Käse, einen Apfelkuchen und ein Glas Wein und gehe ins Wohnzimmer nebenan. Entschuldige, wenn ich mich selbst bediene. Wahrscheinlich schläft sie. Ich steige langsam die Treppe hinauf. Ich weiß, dass ich sie dort finde. Mager, blond, schweigsam wie damals. Ich finde sie. Auf irgendeine Weise finde ich sie. Auf dem Kissen ist der Abdruck ihres Kopfes. Ich setze mich neben das Bett und denke an meine Tutti. Ich war 15, sie war nicht viel erfahrener als ich und die Angelegenheit schnell vorüber. Ich ziehe vorsichtig die Schuhe und die Jacke aus, lege mich in das Bett und warte auf sie. Krankheit. Keine Agonie. Keine Todesangst. Sie hat die Stadt nicht verlassen. Die für mich ihren Namen trägt. Auch nicht ihr Haus. Sie ist hier. Auch wenn ich sie nicht sehe und nicht berühren kann. Entschuldige, Tutti. Ich bin's. Du bist meine letzte Rettung. Bitte komm bald. Und weck mich auf. Es ist noch gar nicht lange her, da spielte ich mein übliches Spiel. Die Existenz meiner Artgenossen auszuklammern. Mir vorzustellen, ich sei das einzige denkende Wesen in einer völlig leeren Schöpfung. Leer von Menschen, versteht sie? Jetzt bin ich tatsächlich allein. Oder irre ich mich? Nachdem ich den Versuch meines Selbstmords überstanden habe, tauche ich in den See der Einsamkeit ein. Aber auch in den Müll, der sich im Haus ansammelt. In der Küche ist der Ausguss verstopft. Mein Bett sieht aus wie ein Hundelager. Die Schuppen des bürgerlichen Konformismus fallen ab. Für wen sollte ich mich umziehen, rasieren, die Haare kämmen? Hotel Zemi hatte ich im Zimmer des Besitzers, Herrn Kaiser, einen japanischen Radioapparat gefunden. Funktioniert tadellos. Die verschiedenen Sender haben jeweils ihr eigenes Winseln, Wimmern, Knattern und Pfeifen. Aber nicht eine Stimme, kein Taktmusik. Aus dem gesamten Äther nicht ein Schlager. Erleichterung. Wenn sogar das Radio nicht mehr geht und damit auch die Reklame ausfällt, muss die Zivilisation unterbrochen sein. Kann der Polypwirtschaft seine schmutzigen Tentakeln nicht mehr über die 5 Kontinente ausstrecken. Die Ideologie. Der Konsum. Ihr seid das Produkt der Produktion. Requiem. Politik der Bauer. Requiem. Hoffe, Völker. Ich juble. Für mich. Aber auch für euch. Oder in eurer Stadt. Da ihr frei möchten könnt. Ihr wollt eure Versklavung. Ihr wart Urheber. Und sie konnten nicht verschwinden ohne euer Eis. Aber ist ihr Verschwinden wirklich total? Was wäre, wenn es in Grönland oder auf den Trobriand-Inseln noch Überlebende wie mich gäbe, die nur keine Möglichkeiten hätten, miteinander in Kontakt zu treten? Wir werden einander nicht sehen. Wir werden einander nicht begegnen. Sie sind für mich so tot, wie ich für Sie. Ich muss mich an etwas gewöhnen, an das man sich nicht gewöhnen kann. Wir werden einander nicht sehen. Wir sind nicht dazu geschaffen, ganz allein zu sein. Wir werden einander nicht begegnen. Wir können es uns vorstellen, aber nicht sein. Sie sind für mich so tot. Ich gehe spazieren, um mich abzulenken. Ich für Sie. Ich nehme den Weg, der an der Bahnböschung entlang geht, in Richtung Nachbarort Levrosen. Plötzlich sehe ich eine Gemsenfamilie zwischen den Gleisen. Völlig ruhig laufen sie dahin. Als gäbe es den Menschen nicht mehr. Es müssen sehr schlaue Tiere sein, wenn sie das so schnell merken. Es ist großartig, wenn plötzlich Gemsen durchs Dorf ziehen. Gestern liefen zwei Füchse vollkommen angstlos durch die Stadt. Nur mit den Nutztieren steht es schlecht. Die Kühe von Hans kann ich selber melken, aber ich kann nicht alle Tiere hier im Tal melken. Sie werden lediglich verrecken, wenn nicht bald einer kommt. Man kann die Zivilisation nicht einfach abdrehen wie das Licht. Überall im Tal höre ich plötzlich die Kühe schreien. Die Zahl der Vögel hat sich vervielfacht. Zahlreicher sind zu meiner Freude auch die Nachtvögel. Die Eulen, die Uhus und vor allem die Käuzchen. Ihr Instinkt sagt ihnen, dass etwas eingetreten ist, das sie nie zu hoffen gewagt hätten. Der große Feind hat sich zurückgezogen. Es gibt keine Abgase mehr in der Luft. Das beste Mittel gegen die Verschmutzung ist natürlich die Eliminierung der Gattung. Nie war die Welt so sauber und so leuchtend wie jetzt, da eine gewisse Gattung Zweifüßler aufgehört hat, sie zu gebrauchen. Aber wohin sind sie entschwunden? Aber wohin sind sie entschwunden? Aber wohin sind sie entschwunden? Manchmal neige ich zu dem Glauben, dass alles ein Traum ist. Dass ich aufwache und alle Menschen wieder an ihrem Platz sind. Dass es weitergeht. Ich muss mich darauf beschränken, die Situation so zu nehmen, wie sie ist. Die Situation ist ganz gewiss seltsam. Nur die Optimisten geben sich der Illusion hin, dass das Reale rational sei. Andererseits habe ich nie Science-Fiction gemocht. Dass Bewohner einer fremden Galaxie das Leben auf der Erde auslöschen wollen. Epidemien, die von ruchlosen Venusbewohnern über die Erde verbreitet worden wären. Radioaktive Strahlungen, weit entfernte Explosionen. Aber wohin sind sie entschwunden? Sie können doch nicht für immer weg sein. Denn ohne sie existiert die Welt nicht mehr. Man räumt zwar ein, dass die Dinge vor uns beginnen können, aber nicht, dass sie nach uns enden könnten. Machen Sie das Licht aus und schieben Sie Ihr Ich beiseite. Denken Sie an alles, nur nicht an sich. Ich erinnere mich, wie ich mit 29 Jahren zum ersten Mal in dieses Tal kam, in die Privatklinik Wannhoff, die sogenannte grüne Villa. So viel Grün, so viel Schatten, so viel Trostlosigkeit. Wenn ich Dr. Kapinski gewesen wäre, ich sehe sein kleines Gesicht, umrahmt von dem kastanienbraunen Bart. Ich höre sein tonloses Sprechen. Sie werden gesund, glauben Sie mir. Ich verhehle Ihnen nicht, dass Ihre Krankheit keine intellektuelle Neurasthenie ist und auch nicht bloß eine Neurose. Es handelt sich um ein ganzes Geflecht von Neurosen. Einige nicht so ungewöhnliche. Wie der Wiederholungszwang, der Sie, wenn Sie aus dem Haus gehen, viermal nachsehen lässt, ob Sie auch das Licht und das Gas abgestellt haben. Aber natürlich können Sie gesund werden, wenn Sie gesund werden wollen. Es hängt von Ihnen ab, von einer Entscheidung, die ich Sie jetzt in diesem Augenblick zu treffen bitte. Ich sehe die Personen aus der grünen Villa plastisch vor mir. Den Direktor, Professor Wannhoff, aber auch Mylius, einen der Gäste, und Immer wieder Kapinski, den liebenswerten Doktor, der nach meiner Zeit bei einem Streit zwischen zwei Pflegern eingreifen wollte und tödlich verletzt wurde mit einem Messer. Er war jünger als ich, trank nicht, aß wenig, er liebte Couloirs, seine Finger waren gelb von Nikotin und großzylindrige Motorräder. Ich höre seine Stimme, als stünde er direkt neben mir. In der Anstalt da drüben am anderen Ufer, einem Lungensanatorium, geht's fröhlicher zu als hier. Und es ist leichter, wieder herauszukommen. Aber auch Sie können wieder herauskommen, wenn Sie mir helfen. Jetzt, dass es zu spät ist, merke ich, dass Dr. Kapinski mein einziger Freund war. Vor und nach der Warnhof-Klinik. Jetzt, dass es zu spät ist. Und schließlich erinnere ich mich an Henriette. Jeden Tag, wenn ich im Hotel Meyer meine Vorräte aufstocke, gehe ich an dem Chalet vorbei, in dem Henriette und ich unser Verhältnis besprachen. Sie finde es seltsam, dass unsere Beziehung so neutral bleibe. Sie brenne vor Verlangen, mein zu sein. Sie gebrauchte diese altmodische Wendung, die schon im physiologischen Sinn falsch ist. 20 Minuten später hatte ich unsere Position geklärt und sie gestand mir, dass der Wunsch, den sie gehabt habe, in Wirklichkeit dem Bedürfnis entsprungen sei, mich abzulegen. Ich lachte darüber, aber ich hatte Unrecht. Denn das Bestreben, eine Sache oder eine Person materiell zu besitzen, verbirgt mehr oder weniger unsere Absicht, uns von ihr zu befreien. Das, was wir besessen haben, können wir hinter uns lassen. In die Vergangenheit verbannen, in das bereits Getane. Henriette, danke. Die Menschen haben das Unrecht begangen, die Geschichte, auch wenn sie nicht von ihnen begonnen wurde, fortzuführen. Ich verurteile sie nicht. Ihre größte oder jüngste Schuld stand in der Verunstaltung der Erde. Die Verschmutzung, die Verrohung, die Gewalt. Ich verurteile sie nicht. Heute sage ich außerdem, seit der Nacht von 20 Juni fühle ich Bewunderung in mir. Nach so viel Plumpheit war dieser Abgang von ihnen elegant. Sie haben keine Spuren hinterlassen. Alles läuft in der Stille ab. Ich beobachte also mich selbst. Mich selbst. Ein Zustand völliger sozialer Imponderabilität. Totale Abwesenheit von interpersonellen Beziehungen. Es gibt kein Medium und keine Botschaft. Ein abgrundtiefer Entzug oder Vorzug, was mir lieber ist. Aber was für ein Glücksfall wäre ich für die Psychologie, für die Soziologie, die Soziopsychologie. Sie hätten an mir entdeckt Störungen, Ausfälle, Dysfunktionen, Dekompensationen, Regressionen, Atrophien, Zerrüttungen, Verfallserscheinungen, Ausweichtendenzen, Brüche, Zusammenbrüche, Zerstreutheit, Zerfahrenheit, Verworrenheit, Eintrümmen, Verfinsterungen, Stürme, neurotische Angst. Anspannung, Stress. Bei bemerkten rein vegetativer Hinsicht gibt es nichts zu vermelden. Mein Gesundheitszustand hat sich nicht verschlechtert. Eher im Gegenteil. Ideenbildung. Mit Verwunderung stelle ich fest. Ich lebe von einer Stunde auf die andere. Das Außergewöhnliche der Situation setzt sich nicht in einen Antrieb um, wie es bei jedem der Fall wäre, der über mehr Fantasie verfügte als ich. Verhalten. Beunruhigend. Nein, das ist ein zu großes Wort. Bemerkenswert ist, dass ich alle körperliche Sauberkeit vernachlässige. Kaum Seifenverbrauch, Fingernägel und Haare werden nicht geschnitten. Gesteigerte Gelüste auf alles Süße. Pralinen, Eis, Keks, Schokolade, kandierte Früchte und andere Süßigkeiten. Sexuelle Wünsche. Im Abnehmen. Eine Reaktion überrascht mich, nämlich meine neue Art an Sie, die Verschwundenen zu denken, als Ganzes, als Kollektiv. Unerwartete Neigung zu verstehen, Bedauern, Sympathie, Empathie. Mit einem unverhofften Flossenschlag kommt eine abgesunkene menschliche Solidarität wieder an die Oberfläche. Etwas pathetisch, gebe ich gerne zu, aber ich habe beschlossen, der Menschheit auf den Marktplatz von Widmatt ein Denkmal zu setzen. Manchmal höre ich Musik, das beruhigt mich. Seit Tagen wieder und wieder das Violinkonzert von Alban Berg. Es ist aufgebaut auf einer Folge reiner Quinten. Das Besondere ist, dass Berg hier einen Kompromiss mit dem Ancien Regime einging, was einem Konservativen wie mir nicht missfällt. Drei aufeinanderfolgende Töne bilden einen Dur-Dreiklang, drei andere einen Moll-Dreiklang und so öffnet sich eine Bresche für die Rückkehr zur Tonalität. Die vier Schlusstöne der Reihe sind Elemente einer Obertonreihe. Im letzten Satz hebt Berg die vier Töne hervor, um mit den fast unveränderten Originalharmonien, den Choral, es ist genug, einzuführen, entnommen der von Trauer erfüllten Bach-Kantate »O Ewigkeit, du Donnerwort«, gewidmet dem Andenken eines Engels. Denke, beobachte, analysiere. Der einzige Adressat. Wir denken nur in Abhängigkeit von anderen, lautet ein Lehrsatz der Soziologie. Das Individuelle wird dem Sozialen untergeordnet. Stimmt das? Nein, alles Quatsch. Nur weil ich allein bin, höre ich doch nicht auf, Begriffe zu bilden. Ich bin, also denke ich. Das Denken, wenngleich auf einem höheren Niveau als dem meinen, war fast immer einsam, Selbstzweck, asozial, geheimnisvoll von Monaden, die keine Fenster haben oder sich nicht die Mühe machen, ans Fenster zu treten. Die Verherrlichung der sogenannten Kommunikation war ein Laster der jüngeren Zeit. Und alles in allem war die Gesellschaft mit all ihren Nebenwirkungen lediglich ein Schiff. Philosophie von Mylius aus der grünen Villa war düster und unwiderlegbar, auf traurige Weise beruhigend. Die Menschen seien schon zu Lebzeiten halb tot. Wir sind tot für all das, was uns nicht berührt und nicht interessiert. Ich sage nicht etwa für das, was auf dem Mond geschieht, sondern für das, was denen geschieht, die uns gegenüber wohnen. Myriaden Ereignisse. Wir kennen nur wenige. 3000 Sprachen. Wir verwenden nur eine und auch die schlecht. Biologisch sterben heißt, sich in einem Status zu vervollkommnen, in dem wir uns bereits jetzt befinden. Aber das Leben ist doch Bewegung. Der Tod ist Bewegungslosigkeit. Der Unterschied zwischen den beiden Zuständen wird nicht geleugnet. Sicher. Das Leben ist Bewegung. Jedoch eine zirkulare Bewegung um den kleinen Kern herum, den man Ich nennt. Eine so begrenzte Bewegung, dass sie einem auf der Stelle treten gleichkommt. Es gibt keinen Grund, aus unserem privaten Individuum ein bevorzugtes Objekt der Erfahrung zu machen. Er fehlt mir. Bin ich ausgeschlossen? Oder bin ich auserwählt? Schrift von Jan Blichers. Erwählt. Die mir vor langer Zeit untergekommen ist. Oder verdammt. Sie handelt vom Ende der Spezies und trägt den Titel Dissipatio Humani Generis. Es scheint, dass Dissipatio etwas heißt wie Verdunstung oder Zerstäubung. Ich erinnere mich gut an die Lektüre, weil Jan Blichers viel weniger katastrophensüchtig mit dem Ende der Menschheit umgeht als andere Schriftsteller. Keine Sintflut, kein Holocaust, keine Atomkatastrophe. Die menschlichen Wesen durch plötzliches Wunder in ein Spray oder in ein nicht wahrnehmbares, unschädliches Gas verwandelt, ohne dazwischenliegende Verbrennung. Für meine Situation könnte das bedeuten, eine rein körperliche Welt, die nun das Greifbare glaubt und entkörpert. Ich spüre geradezu, wie es in meinem Kopf arbeitet. Es kann also noch nicht ganz zu Ende sein. Ein christlicher Autor, erinnere ich mich, erfasst von evangelischem Erbarmen angesichts der Leiden der Menschen. wartet auf eine ersehnte allgemeine Sublimatio. Und diese bestand in einer Aufnahme in den Himmel, nachdem die Körper lebendig in einem einzigen ungeheuren Ereignis ätherisch geworden waren. Diesen Part nicht ausgeschlossen. Sublimatio. Oder bin ich auserwählt? Erwählt. Oder verdammt. Es ist eine absolute Alternative. Aber man gewährt mir zu wählen. Die Natur hat nichts vom Verschwinden des Menschen bemerkt. Vielleicht freut sie sich, wieder das ganze Leben in sich zu vereinigen, nachdem das kurze Intermezzo abgeschlossen ist, das für uns den Namen Geschichte trug. Ganz bestimmt empfindet sie weder Trauer noch Schmerz. Ich bin der Letzte, der Trauer und Schmerz empfinden könnte. Und die Zeit. Dicht. Ich komme jetzt schon manchmal mit den Zeiten durcheinander. War etwas gestern oder vorgestern? Oder letzte Woche? Veritable Vegetation. Eine bestimmte ausländische Käsesorte. Weiß und cremig. Ich tauche den Finger hinein, um eine solche Schimmelschicht zu bilden, braucht es 14 Tage. Streng genommen braucht es keinen Kalender mehr. Also haben wir den 17. Juli. Ich beschließe die Generation. Oder einen Tag früher oder später. Ich war der Zweck. Das Ziel. Der Endpunkt. Unter nasskalten Windböen inszeniere ich auf dem Rathausplatz ein Festival in Plastik und Pappmaché. Aus der Abteilung Ausverkauf des Warenhauses nehme ich etwa 20 Schaufensterpuppen. Sie sind realistischer, ein bisschen altmodisch mit Perücken. Und ich stelle sie mitten auf dem Platz auf, in Grüppchen. Der Ort belebt sich sofort wieder, nimmt sein gewohntes Aussehen an. Vorteilhaft im Vergleich zu der Wirklichkeit, an die ich mich erinnere. Die Materie ist wertvoller als das Leben. Andere Puppen trage ich ins Schwimmbad. Ich binde jeder einen Ziegelstein an die Füße und tauche sie hinein. Ich habe das Gewicht gut abgeschätzt. Sie gehen nicht unter. Meine Baden finden sich zu Gruppen zusammen, bewegen sich fröhlich auf und ab inmitten des verblüfften Gewässers. Als ich wieder auf den Platz komme, hat der Wind unter meinen Freunden gewütet. Sie liegen am Boden, im Schnee, der schmilzt, und während sie ihr Lächeln unverzagt zum Himmel richten, erinnern sie mich an den Platz vor dem Winterpalais, nachdem die Kosaken auf die Aufständischen geschossen haben. Vielleicht sind die Glocken beleidigt, dass sie den großen Exodus vom 2. Juni nicht begleiten durften, dass man es ihnen untersagt hat, zum letzten Mal den Menschen zu läuten. Jetzt haben sie noch einmal die Gelegenheit, nämlich über meinen Tod, wenn sie ihn überhaupt bemerken. Gehen wir einmal davon aus, dass die Geschichte und das denkende Leben am 2. Juni aufgehört haben. Andererseits bin ich aber noch da, um Geschichte zu schreiben. Heute Morgen habe ich zum Beispiel ein Schaufenster in Wittmatt eingeschlagen, um mir 2 Grapefruits zu holen. Die Anarchie ist ausgebrochen, mit der Bekämpfung ihres Feindes Nummer 1, des Eigentumsprinzips. Und gleichzeitig ist die Monarchie ausgebrochen. Die ganze Macht in einer Person versammelt. Anarchie und Monarchie fallen zusammen. Jetzt und in mir. Keiner verfügt über mich. Ich verfüge über alles. Ich kann auch den immerwährenden Frieden verkünden und der Gewissheit, dass er eingehalten wird. Potenziell bin ich in der Lage. Ich bin der traurigste Monarcho-Anarchist der Welt. Was ich trotz meiner Allmacht immer noch nicht weiß. Warum sind die Menschen gestorben, wenn ich ihr Verschwinden einmal so nennen darf? Was die Verschmutzung? Die innere und äußere Verschmutzung? Ein junger Bankräuber wurde gefragt. War es denn nötig, auf den Kassierer zu schießen? Antwortet. Ich weiß nicht, warum ich auf den Kassierer geschossen habe. Ich wollte eigentlich auf mich selbst schießen. Die Menschen notiere ich in meinem Notizbuch, suchten nicht die allgemeinige Tortung, von der sie eine erste bescheidene und ihren Mitteln angemessene Probe der Hiroshima abgelegt hatten, zu spektakulär oder zu sozial. Der atomare Holocaust ist im Stil der alten Eschatologie. Eschatologie. Wer wusste schon von dieser archaischen Abstrusität in der Welt der Computer? Nein. Und selbst wenn das Kopie die solche kollektive Notwendigkeit war, die Auflösung musste im Umkreis des Privatbereichs dieses Altars des Individualismus stattfinden. Jeder für sich, wohin und wie der Zufall oder seine Gewohnheiten und Interessen führten, zum selben Ziel, aber nicht in der Menge. Die Kunden und die Ziele. Ich bin auf dem Weg hinauf zur Rosneralm, um den Pavor Montium, die Ehrfurcht vor den Bergen, zu erfahren. Das ist kein Gerede. Der Verlust der Ehrfurcht, die die weite und unberührte Natur der Menschen einzuflößen pflegte, war eine der entscheidenden Beeinträchtigungen, an denen unsere Epoche litt. Wir haben die Natur mit Füßen getreten. Bin ich hier, ganz allein auf der Höhe. Jetzt gibt es niemanden mehr zwischen mir und der Natur. Die Felsen bedeuten Einsamkeit und Größe im reinen Zustand. Ich muss dieses Gefühl, diese Witterung wiedergewinnen. Die Rosners hielten auf dieser Alm im Sommer ihr Vieh. Als Kind kam ich hier herauf. Ich versuchte, sie zu melken, auf ihnen zu reiten. Jetzt gibt es hier keine Kühe mehr. Dafür hat der Ort an Herbheit, um nicht zu sagen an Ursprünglichkeit, gewonnen. Seine objektive Schönheit nimmt deutlich zu. Die Bedrohung durch diesen nahen Himmel ist real. Als er sich tiefer herabsenkt, bringt der Wind in Schüben den Geruch der Gletscher, jenen gläsernen Geruch nach Höhle und Abgrund, und in den Pausen ist die Stille, urzeitlich. Die Wand, die 100 Schritte von mir emporragt, ist kahl und unerbittlich. Sie beschließt die Welt. Trotzdem bin ich unbeteiligt. Ich registriere nur. Warum reduziert sich der Paramontium für mich auf das Gefühl von Kälte, physischer Kälte, auf das Verlangen nach einem heißen Kaffee und einem Wollpullover? Brauchte ich, um die Natur poetisch oder erhaben zu erleben, jemanden, dem ich sie streitig machen konnte? Die Natur war schuld. Und schrecklich, doch in asozialer Funktion. Ich wollte sie unverletzt, jedoch verletzbar. Um sie genießen zu können, bedurfte es da etwa der Schilder Zutritt verboten. Sie war wie du. Du wirst sein wie sie. Auf dem Rückweg meiner gescheiterten Expedition zur Rosneralm kam ich an St. Wilfridus vorbei, einem kleinen Kirchlein. In einem Nebenraum hatte man im 1650 die Schädel der Opfer einer Seuche zu Hunderten in einer Zelle gestapelt. Knochen sind zäh. Auf einem Schild heißt es, die Gebeine, die sich hinter den Gittern sehen, waren alldenkende Köpfe. Auf makabre Art haben sie ihre Bedeutung verloren. Und ich bin noch im Leben. In einer Art von hasserfüllter Hypnose starre ich sie an. Ich, der Zeuge. Aber dann? Was soll ich tun? Aber dann? Was soll ich tun? Wo mich verstecken? Wo ich mich flüchten? Was soll ich tun? Wo mich versteckst? Wo ich mich flüchten? Meine Angst in den Stiefeln zu sein. Dass ich selbst rechtfertigt. Ich gehe die Stufen zum Hotel Meier hinauf. Ich spüre wirklich, dass die Nacht lang sein wird. Dass ich den Mut haben werde, in eines der Zimmer hinaufzugehen. Dass es kalt sein wird in der großen und leeren Halle. Dass die Nacht lang sein wird. Ich stehe vor der Glastür und sage mir, nach Hause gehe ich nicht zurück. Der großen und leeren Halle. Da drinnen vor der Glastür und sage mir, nach Hause gehe ich nicht 70 Personen. Dass es kalt sein wird. Sie sind tot. 60, 70 Personen toten kommen. Und sie sind tot. Aber draußen ist es das Gleiche. Jedes Zimmer, jeder Raum eine Totenbar. 62. Ich bin nicht bereit, es zu glauben, aber es kann sein, dass ich auch tot werde. Wie die anderen. Und auch in Atem, ich bewege mich. Mir scheint, es als würde ich atmen. Ich bin nicht bereit, es zu glauben, aber es kann gut sein, dass ich auch tot werde. Wie die anderen. Ich habe mir die Waffe an den Mund gesetzt. Ich habe mir die Waffe an. Und am Morgen war ein Blutfleck auf dem Kopfkissen. Mir ist der Tod auf dem Kopf. Sehen Sie sich doch nicht. Aber die Toten sind das Blut. Ich hatte mir den Kopf am Felsen angestoßen. Am Felsen angestoßen. Ausreden. Um so zu tun, als hätte ich überlebt. Eine Ausnahme? Ich die Nacht zum 2. Juni. Ich hatte mir die letzte Nacht zum 2. Juni war auch für mich die letzte. Ausreden. Um so zu tun, als hätte ich habe mir nicht eingebildet, dass man für mich eine Ausnahme machen würde. Ausnahme? Die Nacht zum 2. Juni war auch für mich die letzte. Seit gestern jedenfalls hat sich alles verändert. Ich habe mir nicht eingebildet, dass man für mich etwas. Seit gestern jedenfalls hat sich alles verändert. Seit gestern jedenfalls hat sich alles verändert. Ja, Sie erkennen mich. Ich bin nicht. Ich weiß, dass Sie in Not sind. Und ich werde Ihnen zu Hilfe kommen. Eine übertrieben heitere Reaktion. Gedankenloser Oberflächenoptimismus. Es wird schon irgendwie weitergehen. Ich frage mich, was ich tun werde. Womit ich mich beschäftigen soll. Wie ich meine Tage ausfülle. Bedürfnisse. Und die sind alle befriedigt. Die Menschheit hat sich jahrhundertelang abgestrampelt, um alles für mich anzuhäufen. Eine meiner Überlegungen beschäftigt sich mit der Frage, ob ich noch einmal und diesmal endgültig meinen Revolver benutzen soll. Aber der Selbstmord verlangt nach einem Adressaten, nach irgendjemandem, den wir zu bestrafen oder aber auch zu bessern beschließen. Ich bin dabei zu entdecken, dass das Ewige für mich, dass ich es von einer Art Warteschleife betrachte. Die Permanenz des Provisorischen ist. Ich habe mich in ein Auto gesetzt und bin losgefahren. Ich war in Tränen gebadet, wie es so schön heißt. Nicht vor Angst, nein, vor Kummer. In 40 Minuten war ich am Flughafen. Ich ging schnurstracks in das Gebäude mit den Büros und fand, was ich suchte. Große Pappbögen, auf die ich schreiben konnte. In fieberhafter Arbeit habe ich etwa 20 davon vorbereitet und dann in der Schalterhalle, in der Cafeteria, auf dem Platz vor den Rollfeldern ausgelegt. Alle mit der gleichen Aufschrift. Sollte jemand hier vorbeikommen, so bitte ich ihn oder sie, mich zu verständigen. Geben Sie mir eine Nachricht. Let me know. Send me a word. Wer immer Sie sein mögen, ich flehe Sie an. Kommen Sie zu mir oder verständigen Sie mich. Ich bin in Chrysopolis. Look there for the former man. There is but one. Der Schreiber ist der Ex-Mensch. Es gibt nur ihn. Bin an einem Buchhandlung vorbeigekommen. Eine Auslage, das Übliche. Die Narrative aufgeplustert hat. Also in vier Sprachen. Die übliche essayistische Emsigkeit. In der Mitte ein Bändchen. Mit blauem Rot angefasstem Schutzumschlag auf der Titelseite steht. Tiersbildung. Nun cool. erwarte dich. Nicht hier. Aber wo sonst? Kopinski, lass dich sehen. Und gestern habe ich mir geschworen, mich in die Höhe des Tal von der Rosen hinauszubegeben. Ich kann auch nicht mehr in den Spiegel schauen. Ich bin mir sicher, dass mir die Angst hier ein Stempel ins Gesicht gedrückt hat. Und trage sie auf mir. Wenn uns jetzt wirklich keinen Spiegel mehr erwartet, dann rasiere ich mich sorgfältig jeden Morgen. Gewinne in allem Elend wieder Geschmack an der Sauberkeit. Trotzdem meines beredten Verstandes befindet sich mein Individuum in Liquidation. Ist nicht mehr wie in meiner Jugend rhetorischer Pessimismus. Was mir sicher zu sein ist, dass ich als Mensch am Ende bin. Meine Existenz ist keine Scheinexistenz, ich bin kein Gespenst. Aber ich bin auch nicht mehr ich selbst. Und nicht einmal das Wenige, das ich war. Ich überlebe. Warum auch immer. Ich überlebe. Meine Identität beraubend. Als Gipfel der Kuriosität fähig ich mich an, sie zu erinnern. Ja, Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Wenn ich die Stufen zum Börsenpalast hinaufsteige, zu dem Portikus, der mir vor dem strömenden Regenschutz bieten soll. Ja. Ich bin hierher umgezogen. Nach Chrysopolis in die Goldstadt. Die auch die Stadt der 50 Kirchen ist. Eine Abneigung gegen diese Symbolstadt war aufrichtig und tief. Heute wird mir klar, dass ich drauf verzichten muss. Ohne Schutz und Rückhalt. Nein sagen zu dem, was ich in dieser Abneigung von meinem Ich ausdrücke. Mein Ich stürzt ein. Die Tauben. Die Raben fliegen lärmend auf. Raben von der größten Art. Corvus Corax, der Unglücksvogel der Schlachtfelder. Irgendjemand schrieb einmal, die Börsen würden die letzten Schlachtfelder der Menschheit sein. Begraben möchte ich in Chrysopolis nicht werden. Wohin mit mir in so einer Zeit ist? Da gibt's für mich nur einen Platz. Nämlich die Rosner Alp. Die verlassenen Wacholder beschützen. Mein Wald, mein Tahiti. Weidel zwischen Freud und Schmerz in der Einsamkeit. Fließe, fließe, fließe, nimmer werd ich froh. So viel Kraft und dieses endlich auch einmal meine Seele das breit es über mein Jedes Auge, jedes Auge, jedes Auge. Kleinigkeit hat zugenommen. Seit ein paar Tagen verwende ich Dessous. Die weibliche Bekleidung ist einladender. Ich imitiere den japanischen Schauspieler Omagata, der ausschließlich Frauenrollen spielte in Frauenkleidern. Keinerlei Anzeichen bei mir von irgendeiner Gestörtheit. Mein Verstand hält sich aufrecht, präzise und unwiderlegt. Von heute an ziehe ich in den Bahnhof. Das heißt nicht direkt in den Bahnhof, in einen Güterwagen. Der Zug gibt einem das Gefühl von etwas Provisorischem, aber auch von Mobilität, Flucht. Es gibt einen Ofen, Stühle, einen kleinen Tisch. Darauf steht meine Schreibmaschine. Ich bin der Schiffbrüchige, der Schiffbrüchigen. In welche Flasche werde ich meine Manuskripte stecken? Welchen Wellen sie anvertrauen? Ich stelle mir diese Frage nicht mehr. Ich stelle mir diese Frage nicht mehr! Mein letztes Mal möchte ich mit Dr. Kapinski einnehmen, dem Asketen, der wahrscheinlich nichts anrühren würde. Er würde mir seine Tricks verraten und wir würden zusammen lachen, bis uns ein höflicher Kellner die Tür weisen würde. Ich brächte ihn zum Ausgang. Wir verabschieden uns wie immer, höflich, ironisch, besorgt. Ich bleibe unter der Tür stehen. Er steigt auf sein Motorrad und schießt davon. Ich stand irgendwie hilflos herum und wusste nicht, was ich machen sollte. Bei dieser Gelegenheit stieß ich wieder auf diesen kleinen Cocker Spaniel, verendet an Hunger oder an Traurigkeit. Ein winziges Tierchen. Ich habe es aufgehoben, obwohl es schon stank, und in den Dauerschalter des Kredit International geschoben, gleich an der Ecke der Börse. Ruhe in Frieden. Ich setze mich auf eine Alleebank und betrachte das Leben, das sich in dieser merkwürdigen Ewigkeit unter meinen Blicken vorbereitet. Die Luft ist klar, von einer geradezu kompakten Feuchtigkeit. Rinnsale schießen herab. In der Oberstadt sind wahrscheinlich die Gullis verstopft, fließen auf der Allee zusammen und haben Tag um Tag eine dünne Erdschicht über den Asphalt gebreitet. Nicht viel mehr als ein Schleier. Und doch grünt und wächst bereits etwas. Zwar nicht das übliche städtische Grünzeug. Es sind Wildpflanzen. Der Markt der Märkte wird sich in eine Wiesenlandschaft verwandeln. Ich kann es gar nicht abwarten, die Blumen blühen zu sehen. In der Tasche habe ich für ihn, Kapinski, ein Päckchen Gauloises. Dissipatio humani generis oder die Einsamkeit. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Guido Morselli. Aus dem Italienischen von Ragni Maria Gschwendt. Bearbeitet von Michael Krüger. Komposition: Florentin Berger-Monit und Johannes Wernicke. Mit Timo Strutzenberger. Technische Realisation: Corinna Gartmann und Angelika Körbe. Regieassistenz: Sarah Veit. Regie: Henry Hüster. Dramaturgie: Michael Becker. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2021 in Kooperation mit Deutschlandradio.